Wenn ich diesen Geil als Verdacht in die Scheiße drücke, dann kümmert er den Merkur-Kicker aus. Was der macht. Neues Haus, Kolle. WLAN hier ist ziemlich langsam, aber... Der ist echt langsam, habe ich auch gemerkt. Aber besser als nichts. Ja. Wir sind gleich da. Du musst auch schon mal, am besten fängst du schon mal an, ein paar Sachen einzupacken, die du gleich mitnimmst. Da sind wir gleich da. Aber rechtzeitig aussteigen. Ja. Am besten kannst du schon mal die Jacke vielleicht in den Rucksack tun. Oder hier dann essen. Dann ist das vielleicht nicht da. Wie läuft es denn hier eingepackt?